Teufel. Diese Hitze. Diese Affenhitze. Karibische Sonne hat auch ihre Nachteile. Hey, Andrew. Ist dir nicht viel zu warm in deinem Wams? Siehst du hier sonst noch jemanden, der angezogen schuftet? Also ich sehe um mich herum nur nackte, verschwitzte, fette Bäuche. Na los, Jüngelchen. Muss dich nicht genieren. Jetzt zeig uns schon deine Hühnerbrust. Es geht schon. Was soll denn das? Jetzt zier dich doch nicht so. Ne? Komm her. Oh, mein Finger! Fass mich noch einmal. Und ich brech dir die ganze Hand, ich schwör's. Es gibt Geschichten, die sind wahr und doch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Alle Männer, Kanal zum Ende! Auf, Piraten, stecht in See, pflügt im Sturme das Meer! Das Segel schlägt von Luv nach Lee, der Wind treibt uns vor sich her! Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war. Und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Achtung! Quartermaster auf Deck! Folge 5. Ein Geschenk des Teufels. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das tust du mit mir! Was glaubst du, wer du bist, Billy, um hier so ein Affentheater aufzuführen? Antworte. Der Junge hat mir... Was denn? Dein zartes Fingerchen verstaucht? Sei ein Mann und halt den Mund! Und was ist mit unserem Kodex? Keine Gewalt unter Kameraden? Der Junge ist wie ein tollwütiger Hund auf mich losgegangen. Der Kodex sagt aber auch, dass man unter Kameraden nicht streitet. Wenn der Junge unter seinem Wams schwitzen will, so lass ihn doch. Was nimmst du dir heraus, ihn anzufassen? Andrew hat sich nur verteidigt, wie es sein gutes Recht ist. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden? Ei. Gut. Dann zurück an die Arbeit. Weiterschrubben, Männer. Immer weiterschrubben. Wenn ich auf Knien Schiffsplanken schrubben wollen, wäre ich zur Marine gegangen. Wie war das? Was denn? Hier darf immer noch jeder sagen, was er denkt. Wir sind schließlich freie Männer. Ah ja. Richtig, ja. Du hast vollkommen recht, Billy. Dann sag uns doch bitte laut und deutlich, was du denkst. Was ich denke? Gut, ich sag euch, was ich denke. Was ein jeder hier denkt, aber nicht laut auszusprechen wagt. Dass es bereits Wochen her ist, dass wir Nassau verlassen haben. Und dass Captain Wayne seitdem schon so manche gute Prise ausgelassen hat. Ich bin nicht hier, um Schiffsplanken zu putzen. Ich bin hier, um fette Beute zu machen. Wie wir alle. In seinem eigenen Interesse sollten wir das nächste Handelsschiff, das unseren Weg kreuzt, aufreiben. In seinem eigenen Interesse? Ein Piratenkapitän ist nur so lange gewählt, als er die Mehrheit der Crew hinter sich weiß. Es steht uns frei, jederzeit einen anderen zum Captain zu machen. Du hältst dich für ziemlich mutig, Billy, hier das Maul so weit aufzureißen. Aber der Grat zwischen berechtigter Kritik und Meuterei ist schmal. Sehr schmal. Und in meinen Ohren klingt es so, als würdest du haarscharf auf der Kante stehen. Aber wie klingt das wohl in den Ohren von Captain Wayne? Hast du auch den Mut, ihm deine Kritik ins Gesicht zu sagen? Dachte ich mir. Also, halt ab sofort dein Maul. Das nächste Mal, dass ich dich meutern höre, lasse ich dich Kiel holen. Und dann schabst du mit deinem nackten Oberkörper, den ich an einem Seil vor und zurück über den Rumpf der Raider ziehe, die Muscheln und Seepocken von den Außenplanken so lange, bis dir die Haut nur noch in blutigen Fetzen von den Knochen hängt. Und jetzt verpiss dich! Was ist denn das hier im Kessel? Etwa schon wieder Schildkrötensuppe? Ja, Sir. Fangfrisch. Heute Morgen schwammen sie noch im Meer und... Und im Laderaum sterben die Hühner an was? An Altersschwäche? Was gibt da zu lachen? Weitermachen. Ei! Ist die brüchige Stelle da endlich mal repariert? Bald. Der Zimmermann hier arbeitet daran. Ja. Und das mit einem Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Vincent war der Name, richtig? Für euch immer noch Mr. Green. Habt ihr euch etwa noch immer nicht bei uns eingelebt? Dabei sind wir doch eigentlich ein ganz netter Haufen. Wann lasst ihr mich endlich frei? Erst, wenn wir uns von einem anderen Schiff einen neuen Zimmermann besorgt haben. Und solange das nicht der Fall ist, werdet ihr mit unserer Gesellschaft weiter Vorlieb nehmen müssen. Hi, Sir. Sammy, du bist mir für Mr. Green verantwortlich. Dass er sich nicht im ersten Kampfgetümmel absetzt oder sich etwas antut. Ei! Wir brauchen einen fähigen Zimmermann an Bord. Gut. Und wir beide, Andrew, wir gehen jetzt zusammen in den Laderaum und suchen dort eine ordentliche Mahlzeit zusammen. Ei, Sir. Bevor ich noch einmal Schildkrötensuppe essen muss, fresse ich lieber Mr. Greens Augäpfel. Nicht hier. Es war knapp vorhin mit Billy. Hat er etwas ertastet? Ich meine, als er dich angefasst hat? Nein, die Brust ist abgebunden. Man fühlt nichts. Man darf es nur nicht sehen. Gut. Zu sehen, aber nicht berühren zu können. Jack, wenn uns jemand hört. Hier kommt niemand hin. Oh, hier sind nur du und ich, nur du und ich und ich und du und du und ich und ich und du und du und ich. Was Bill vorhin gesagt hat. Ausgerechnet dich? Jetzt denkst du an Billy? Er hat recht. Die Stimmung in der Mannschaft wird zunehmend gereizter. Ben sollte nicht mehr zu lange warten. Wayne hat noch nie das erstbeste Schiff überfallen. Er hat einen Plan. Wir durchqueren jetzt die Windward-Passage. Jedes dickbäuchige Schiff, das uns mit Kurs auf Europa kreuzt, ist wahrscheinlich aus Cartagena ausgelaufen und mit Gold und Silber aus den spanischen Minen beladen. So. Und selbst wenn es nur ein normales Handelsschiff voller Baumwolle, Tabak und Rum ist, wir werden nicht mehr lange auf eine fette Prise warten müssen. Aber in diesen Gewässern sind nicht nur die Spanier unterwegs. Auch die Royal Navy. Und die Franzosen. A short life, but a merry one. Das heißt, Vale nimmt den Kampf mit möglichen Kriegsschiffen gleich dreier Nationen in Kauf, nur um an die fetten Prisen heranzukommen? Anstatt eine weniger gefährliche und weniger ertragreiche Prise zu wählen? Ei. Genauso denkt Charles Wayne. Es ist vollkommen verrückt. Der Erfolg gibt ihm recht. Ja, die Frage ist, wie lange noch? Hä? Es geht los. Eine Galeone der Spanier. Es geht los. Du bleibst hier. Was? Nein. Hier unten bist du sicher. Jackie, versteck mich doch nicht hinter Mehlsäcken und Hühnerkäfigen. Jetzt mach endlich die Hose zu und komm. Zu den Waffen! Bei den Locken von Charles Wayne! Angriff! Hola, mis amigos! Was für eine fette Prise! Spanisches Gold! So, ihr Teufelskerle! Wer bringt mir ihre rot-goldene Flagge? Was ist los mit euch, ihr Feindenhunde? Niemand! Ich schieb euch gleich den Hauptmast in den Arsch! Vielleicht bekommt ihr dann mehr Rückgrat! Los! Ihr bringt mir ihre Flagge! Ich! Du! Nein! Nein! Nein! Schau ihn dir an! Dieser Andrew kann klettern wie ein Äpfchen! Schon hängt er in der Takelage. Steig ist hier oben und schneidet ihre vermaledeite Flagge vom Mast. Ruf ihn zurück! Ich muss schon sagen, wir hatten noch nie einen so mutigen Koch. Der Junge riskiert Kopf und Kragen. Und wofür? Nur für ein Stück Stoff, verdammt! Es ist viel mehr als das. Es ist ein Symbol, eine Demütigung. Charles, bitte! Wo hast du diesen Jungen nur aufgegabelt? Ruf ihn zurück! Das mit der Flagge, das ist doch bloß... Ich will ihre Flagge! Und Andrew wird sie mir holen! Oh, oh, oh. Jetzt haben sie Andrew entdeckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gino, da! Du meinst den Spanier mit der Muskete? Er zielt auf Andrew! Er zielt auf ihn! Andrew! Pass auf! Schneller, Andrew! Schneller! Los, mein Äffchen! Hol mir die rot-goldene! Na los! Hol sie mir! Ich hab sie! Andrew! Ich hab die Flagge! Pass auf! Wo bin ich? Was ist passiert? Oh, tut das weh. Gott sei Dank, da bist du ja wieder. Die Flagge. Haben wir die Flagge? Hier, trink erst mal was. Komm, ich helfe dir, dich aufzustützen. Mein Arm. Das ist ein Durchschuss. Aber du hast großes Glück gehabt. Der Knochen ist nicht getroffen. Ja, oh, das ist nicht mein Schwertarm. Nein. Aber trotzdem, es ist eine ziemlich nicht große mein Fleischwunde. Schwertarm. Es ist gut. Es wird gut. Nur wenn du dir kein Fieber fängst. Hier, schieb dir das zwischen die Zähne. Wieso soll ich? Tu es einfach. Ich weiß, aber es muss sein. Bleib bei mir. Hörst du? Bleib bei mir. Los. Erzähl mir was. Irgendwas. An was kannst du dich erinnern? Was ist da oben passiert? Ich hab die Fahne vom Mast geschnitten. Auf einmal Schmerz im linken Arm. Dann bin ich gefallen und irgendwann im Wasser aufgeschwommen. Ja, ja. Dann haben wir dich rausgefischt. Bevor die Haie da waren. Vom Blut angelockt. Nochmal, du hast großes Glück gehabt. Geht das in deinen Schädel, Mensch? Du könntest tot sein, verdammt. Wie viele von uns haben es nicht geschafft? Die Verluste sind hoch. Sehr hoch. Knapp 20 von uns sind tot. Dazu um die 40 Schwerverletzte. Die Hälfte davon wird's wohl nicht packen. Hat nicht jeder so viel Glück gehabt wie du. Gott sei ihrer Seelen gnädig. Naja, oder der Teufel. Je nachdem. Ach so. Mr. Green hat's übrigens auch erwischt. Wer ist Mr. Green? Der feige Zimmermann. Eine Kugel von hinten. Beim Fluchtversuch geschieht ihm recht. Eine spanische Kugel? Ach, wer weiß das schon so genau. Jetzt brauchen wir jedenfalls einen neuen Zimmermann, verdammt. Und die Spanier? Keine mehr übrig. Was soll das heißen? Dass wir fette Beute gemacht und danach alle Spuren beseitigt haben, das heißt das. Und ihre Flagge? Ja, mein Gott, du hattest sie um den Arm gewickelt. Also war nicht alles umsonst. Das wissen wir erst, wenn du wieder ganz hergestellt bist. Jack! Was ist mit dir? Was ist los? Oh, und unterhalb. Was denn? Was? Meine Rippen. Verdammt. Verdammt, dein Wams färbt sich rot. Guck nach, bitte. Ich kann dich hier nicht ausziehen. Es tut so weh. Hilf mir, Jack. Du musst nachgucken, bitte. Zieh mir das Oberteil aus. Wir sind so gut wie allein. Na gut. Oh, verdammt. Was? Ich muss deine Brustbänder abnehmen. Mann, tu es, verdammt. Und? Ein Schwerthieb. Er blutet stark. Bitte, Jack. Alles wird gut. Alles wird gut, mein Herz. Alles wird gut. Niemand hat etwas gesehen, Jack? Etwas gesehen. Aber jetzt kenne ich euer kleines Geheimnis. Von wegen, Andrew. Es ist gut, wieder Wind um die Nase zu haben. Die Tage unter Deck waren lang. Du solltest dich besser noch ein bisschen schonen. Es geht mir schon viel besser. Trotzdem. Außerdem hieß es, jeder, der sich auf den Beinen halten kann, soll an Deck. Weißt du, was Wayne uns mitteilen will? Ich habe keine Ahnung. Und kein gutes Gefühl. Captain an Deck! Männer! Es war ein glorreicher Sieg. Ein überwältigender Sieg. Einige haben ihn mit ihrem Leben bezahlt, um uns, den Übriggebliebenen, ein schönes Leben zu ermöglichen, bis wir ihnen früher oder später folgen. Und ich wünschte wirklich, wir könnten einfach weiter nach Tortuga segeln, um diesen Sieg gebührend zu feiern, uns bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen und von den Mädchen so wund verwöhnen zu lassen, bis wir nicht mehr laufen können. Aber mir ist etwas zu Ohren gekommen, das keinen Aufschub duldet. Das zuerst geklärt und ein für alle Mal aus der Welt geschafft werden muss, bevor wir uns unserer Beute erfreuen können. Es ist eine überaus schwere Anschuldigung. Billy, tritt vor. Nun sag auch vor all deinen Kameraden, Billy, was du mir gesagt hast. Komm schon. Ihr wisst, ich war euer Koch, bevor der Neue kam. Andrew. Und ich wollte nicht schlecht über ihn sprechen, weil man es mir als üble Nachrede hätte anlasten können. Aber ich habe etwas gesehen. In Nassau. Ich war verwirrt. Dachte, ich hätte mich getäuscht. Wollte warten, bis ich mir ganz sicher war. Mann, komm zur Sache! Was hast du gesehen? Na ja, wie unser Quartermaster hier, Jack Rackham und Andrew, sich geküsst haben. Hey, hey. Na und? Lass sie doch. Weniger Gedränge im Puff demnächst. Hi, Sammy. Genau das habe ich auch gedacht. Lass es Rackham doch mit dem Knaben treiben. Dazu passt auch, dass er immer wieder mit ihm im Laderaum verschwand. Geil wie ein Bock. Dachte wohl, das bekäme keiner mit. Doch. Ich hatte ein Auge auf die beiden geworfen. Ich sah, was keiner sah. Naja, es war mir zwar zuwider, aber dennoch dachte ich, lass sie es doch miteinander treiben. Anne, das klingt nicht gut. Du musst hier weg. Nimm das Beiboot. Ich lenke sie ab, so gut ich kann. Und du? Jack, wir sind mitten auf dem Meer. Ich habe keine Chance. Anne, du musst hier weg. Wenn das rauskommt, bringen die dich um. Es gibt kein Zurück mehr, Jack. Nur noch nach vorn. Aber nun weiß ich es besser. Nun sind mir die Augen geöffnet. Denn der Knabe da, den wir alle Andrew nennen, ist gar kein Knabe. In Wahrheit ist er ein Weib. Was? Wie kann das sein? Bei David Jones. Billy! Billy, du bist doch nichts anderes als ein schlechter Verlierer. Weil dich Andrew um deinen Rang als Koch gebracht hat und danach vor unser aller Augen den meisten Mut bewiesen hat. Habt ihr das schon vergessen? Wer hat den Spaniern die Flagge vom Mast geschnitten? Wer hat sein Leben dafür riskiert? Kein einziger von euch. Nur Andrew. Und wenn schon? Was ist das alles noch wert, wenn uns ein Weib spät hintergangen hat? Dann sind wir alle verflucht. Dem Schiff und uns droht großes Unheil. Was denn für ein Unheil? Wir haben die fetteste Prise seit Menschengedenken aufgebracht. Das ist doch nichts als Aberglaube. Ach ja? Ich erinnere dich daran. Wenn das Trinkwasser fault, die Flaute uns lahmlegt, ein Sturm uns zerfetzt. Männer, ich sag euch, wir sind des Teufels mit einem Weib an Bord. Aber vor allem ist es gegen den Kodex. Es gibt wohl nur einen einzigen Weg, dieser Anschuldigung nachzugehen. Andrew! Charles, wenn ich dir doch sage, dass die... Schweig! Rackham! Zu dir komme ich noch. Also, Andrew, was bist du? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ihr kennt mich, Captain Vane. Ihr wisst, wozu ich fähig bin. Ich habe euch meine Loyalität, meinen Mut, meinen Willen, dieses Leben zu leben und dieser Gemeinschaft zu dienen, oft genug bewiesen. Das alles stellt ihr nun in Frage? Weil ein einziger mich beschuldigt? Ach, zum Teufel, halt die Fresse und zieh deinen Wams aus. Sonst reiß ich es dir runter. Du hast recht, Bill. Ich habe keine Lust mehr, mich zu verstecken. Wie ein Feigling. Wie jemand, der etwas verbrochen hat. Ich habe nichts verbrochen und feige bin ich auch nicht. Seht her und staunt, wozu eine Frau alles in der Lage ist. Hier! Sieh an, sieh an. Oh, zwei formschöne Brüste. Da ist ein Irrtum wohl ausgeschlossen. Und unter dem Kopftuch Lange rote Locken. Ich kenne dich. Irgendwoher kenne ich dich. Bist du nicht das Weib, das Eric ein Ohr abgeschossen hat? Ei. Du warst damals mit James unterwegs. Ja? Dem Verräter. Du hast dich vorgestellt als... Anne Bonny. Richtig. Anne Bonny. Und was mache ich jetzt mit dir? Anne Bonny? Jeder von uns nimmt sie einmal. Und wenn wir mit ihr fertig sind, lassen wir sie die Planke laufen. Wenn sie dann noch laufen kann. Ja, wir stoßen ihr das Böse aus dem Leib, bis sie sich wünscht, nie geboren worden zu sein. Und wenn sie dann noch lebt, dann schmeißen wir sie einfach ins Meer. Aber vorher schlitzen wir ihr noch die Kehle auf und schneiden ihr die Brüste ab. Und die lügnerische Zunge heraus. Na, jetzt spuckst du große Töne, Billy. Aber vor 3 Tagen im Kampf gegen die Spanier habe ich recht wenig von deinem Mannesmut gesehen. Dieses Weib dort hat mehr Mumm in den Knochen und hat sich tapferer geschlagen als so manch anderer hier. Schämen solltet ihr euch. Ja, es ist wahr. Das Weib dort hat uns betrogen. Aufs Schändlichste hintergangen und getäuscht. Aber wahr ist auch, sie hat Seite an Seite mit uns gekämpft und bewiesen, dass mehr in ihr steckt, als man ihr zugetraut hätte. Also, Anne Bonny, ich sehe nur einen Weg. Wir lassen das Schicksal über deine Zukunft entscheiden. Weißt du? Zufall? War es Glück? Oder war es Können, dass du dich bisher am Leben halten konntest als Frau unter lauter Piraten? Bald werden wir es wissen. Billy, erweist du uns die Ehre, im Namen der Raider anzutreten? Hi! Hi! Nichts lieber als das, Captain! Gut, gut, gut. Billy als Entdecker des Vergehens gegen Anne Bonny, die heimtückische Lügnerin. Keine Schusswaffen, nur Dolch und Degen. Hier auf dem Deck, jetzt sofort. Nur der Sieger überlebt. Los, gebt ihnen Waffen. Charles, sie ist verletzt. Setzt das Duell wenigstens so lange aus, bis sie wieder zu Kräften. Du wusstest es. Die ganze Zeit über wusstest du es, Jack. Und hast mich nicht eingeweiht. Auch du hast mich hintergangen. Bitte, bitte, lass mich erklären, Charles, ich... Nee. Jeder kämpft jetzt für sich. Das Bluthaar hier und jetzt gegen Billy. Und du... Du kommst heute Nacht zu mir. Echt jetzt? Was sagte Billy vorhin so schön? Jeder hat schließlich seine Bedürfnisse. Oh ja, Jack, du... Du wirst mir heute Nacht mein kaltes Bett wärmen. Nur so kann ich deinen Verrat vielleicht vergessen. Ich bitte dich, Charles. Oder aber ich lasse dich Kiel holen. Von der gesamten Mannschaft. So lange, bis der schöne Calico-Jack nur noch rohes, totes Fleisch ist. Aus meinem Bett lasse ich dich lebend wieder heraus. Versprech's. Charles. Es ist deine Entscheidung. Soll doch keiner sagen, Charles Wayne hätte kein Herz. Aber Strafe muss schließlich sein, Jack. Strafe muss sein. Captain, die Duellanten sind bereit. Dann lasst uns endlich anfangen. Bildet einen Kreis. Ja, so ist gut. Nun denn, letzte Worte. Tod dem Bluthaar! Ja! Die letzten Wochen waren... Die letzten Wochen waren die besten meines Lebens. Einer von euch zu sein, gleichberechtigt. An jeder genau so viel wert, wie er bereit ist, in die Gemeinschaft einzubringen. Egal, in welchem Stand er geboren wurde. Das hat mir imponiert. Du zum Beispiel, Danny. Ja? Du bist schwarz. Schwarz wie die Nacht. Für jeden schon von Weitem erkennbar ein entlaufener Sklave. Und selbst wenn dein Herr dir die Freiheit geschenkt hätte, so hättest du dir schon die schwarze Haut von den Knochen abziehen müssen, um von den Weißen überhaupt als Mensch wahrgenommen zu werden. Und nicht einfach nur als Tier. Aber bei uns, da bist du wirklich frei. Oder du, Luke. Ja. Du bist behindert. Du hast ein Bein verloren und dein Holzstumpf ist mehr schlecht als recht ein Ersatz für das, was dir fehlt. In Charlestown warst du nur noch ein Krüppel, ein Nichtsnutz, aber in Nassau warst du einer von uns. Niemand kann schneller Kanonen nachladen als du. Niemand ist flinker mit dem Schwarzpulver und den Kugeln. Es ist verdammt gut, dich in unseren Reihen zu haben. Ja, wir sind geächtet. Aber wir sind frei. Das hier, diese Gemeinschaft, das ist mein Leben. Nie habe ich mich mehr angenommen gefühlt als auf See mit euch. Und ich denke, längst bewiesen zu haben, dass Mannesmut kein Privileg allein von Männern ist. Also stelle ich mich diesem Duell. Frei und selbstbestimmt. Denn wenn ich dieses Leben nicht mehr leben darf, dann kann es auch gleich hier enden. Ihre Taschentücher wieder weggesteckt. Können wir dann endlich anfangen? Ja. Ei, möge der bessere Mann von euch gewinnen. Ja. Na, Missy. An einem wie mich bist du noch nicht geraten, was? Na los, komm zu Daddy. Nein! Missy. Da liegt er nun, dein Säbel. Bist jetzt nur noch mit deiner großen Klappe und einem mickrigen kleinen Dolch bewaffnet. Ha? Was tust du, Billy? Ja, es soll hinterher niemand sagen, ich hätte eine Frau mit unlauteren Mitteln besiegt. Ich kann sie auch mit bloßen Händen umbringen. Und genau das ist eine eurer Schwachstellen. Na los, Billy, das wirst du doch von einem Frauenzimmer dir nicht bieten lassen. Männlicher Hochmut. Und die übrigen Schwachstellen sind... Kehlkopf. Nase. Und Knie. Es dauert mehrere Minuten, bis man erstickt. Gebrochener Kehlkopf, gebrochene Nase. Das war's, Billy. Aber ich erspare dir das Leid. Leb wohl. Gut gemacht, Missy. Ich heiße Anne Bonny. Auch für euch, Captain Wayne. Gut gemacht, Anne Bonny. Zweifelt jetzt noch jemand daran, dass diese Teufelsbraut zu Recht auf meinem Schiff ist? Nein! Du bist ein Geschenk des Teufels, Anne Bonny. Willst du der Raider und ihrer Besatzung dienen, ab sofort den Kodex ehren und ein verruchtes Leben führen, wohin die Winde uns auch blasen und in welche Schlachten sie uns führen? Aye, Captain. Dann soll mich der Teufel holen. Ab sofort segelt unter der Totenkopfflagge auch eine Frau. Und jetzt segeln wir endlich nach Tortuga. Ja! Frau, meine liebste Perle. Los, Männer. Ran an Rum und Mädchen. Ja! Was soll ich einmal reich unter einer Palme begraben liegen? Solange ich lebe, will ich es genießen. Ja, genau. Träum weiter, Luke. Du wirst nie unter eine Palme liegen. Früher oder später zappeln dein Holzbein in der Luft, wenn sie dich den Garten hochziehen. Scheiß drauf. Bis dahin. Rum und Mädchen. Rum und Mädchen. Hier, ein Stuhl. Kannst du sitzen? Geht schon. Oh Gott, Jack, was hat er dir nur angetan? Letzte Nacht in der Kapitänskajüte. Ich will nicht darüber sprechen. Niemals. Und die Crew wird auch nichts davon erfahren. Verstanden? Aber guck dich doch an. Du kannst kaum laufen, du kannst ja kaum sitzen. Psst. Wayne ist ein gottverdammtes Tier. Am liebsten würde ich ihn einfach... Sprich es nicht einmal laut aus. Ein Duell gegen Charles Wayne gewinnst du nicht. Niemals. Das ist ein anderes Kaliber als Billy, glaub mir. Aber wir können das doch nicht einfach so hinnehmen. Wings Willkür, seine Grausamkeit, seine Bösartigkeit. Doch! Und jetzt bring mir rum. Viel rum! Oh, la, la, la, la, la, la, la. Dachte ich mir doch, dass das Charles Wayne's Männer sind. Bienvenue à l'île de la Tortue. Ah, Juliette. Willkommen zurück, Chérie. Moi, moi. Hier, der erste Rum geht auf mich. Juliette, du machst mich Karussell. Aber Jacques, bringst du jetzt schon deine eigene Frau mit, hein? Ist dir das Angebot hier nicht mehr gut genug? Vorsicht, Lady, ich habe gerade ganz schlechte Laune. Juliette, darf ich vorstellen, das ist... Salopp, chienne vaniteuse. Anne. Anne Bonny. Attention, tout le monde ici n'est pas assez bête pour ne pas te comprendre. Oh là là, sie spricht français. Ah ouais. Ja, das ist... Ja, enchantée. Moi, moi, je suis... Juliette, was gibt es für Neuigkeiten? Ah, oui, oui, ich könnte euch von der Rose erzählen. Quelle prise. Hast du etwas aus Nassau gehört? Mais non, es tut mir leid. Es gibt schlechte Nachrichten. Dort regiert jetzt Woods Rogers, der neue Gouverneur. Er führt ein strenges Regiment. Was ist mit den anderen? Jennings, Hornigold. Oh, es heißt, Henry Jennings habe das Royal Pardon angenommen und sich zur Ruhe gesetzt. Wirklich? Jennings ist kein Pirat mehr? Ja, non, non, non. Er genießt sein neues Leben als königstreuer Bauer, so heißt es. Und Ben? Benjamin Hornigold? Ben, alors là. Ben steht jetzt in Diensten des Königs. Was soll das heißen? Als Bauer? So wie Henry? Non. Als Piratenjäger. Was? Ja, wir waren auch alle geschockt, hein? Es heißt, er habe ebenfalls das Royal Pardon angenommen und wurde daraufhin von Woods Rogers beauftragt, seine Fähigkeiten für die Sache einzusetzen. Du meinst, um Piraten zu jagen? Seine ehemaligen Freunde und Kameraden? Eh oui. Und daran gibt es keinen Zweifel? Ah, non, leider nein. Es erreichte uns die Nachricht von ersten Kameraden, die er gefangen und an Woods Rogers ausgeliefert hat. Sie hängen jetzt an der Hafeneinfahrt von Nassau. Dieser Bastard. Dieser räudige Hund. Ich wünschte, ich könnte ihn eigenhändig ersäufen. Menno, putain, Menno, non, non, non, non, non, nicht schon wieder, hein? Die Stühle waren ganz neu, ich sag auf. Jack, wir müssen Wayne loswerden, so schnell wie möglich. Was? Wir müssen Charles Wayne loswerden. Was redest du da? Wenn er mitbekommt, dass du... Charles Wayne ist neben Blackbeard der gefürchtetste Pirat in der gesamten Karibik und damit die größte Zielscheibe für alle Piratenjäger. Und Ben Hornigold kennt ihn in- und auswendig. Noch viel besser als jeder in der Royal Navy das jemals könnte. Ben weiß, in welchen Gewässern Wayne am liebsten kreuzt und auf welche Prisen er es abgesehen hat. Er kennt seine Taktik, seine Vorgehensweise, verstehst du? Wenn wir bei Wayne bleiben, dann... Bommeln wir bald alle in Nassau am Hafen? Oder werden über den Haufen geschossen. Wayne ist wahnsinnig. Ein Tier, grausam und brutal. Zugegeben, die Prise der Spanier war fett, aber der Verlust unserer Männer unnötig hoch. Wenn er so weitermacht, sind wir in ein paar Tagen alle tot. So oder so. Wie stellst du dir das vor? Wayne regiert durch Angst. Wie oft hat er schon jemand abgestochen, einfach so, ohne Vorwarnung, nur weil ihm danach war? Keiner seiner Männer würde jemals wagen, ihn als Captain abzuwählen. Oder auch nur das Wort gegen ihn zu erheben. Ja, wie gut, dass ich keine seiner Männer bin. Was hast du vor? Ich habe einen Plan. Wie wir Charles Vane loswerden, aber die Raider behalten. Du willst weiter unter Piraten sein? Natürlich. Jetzt erst recht. Das war Folge 5 von insgesamt 8 Folgen unseres Hörspiel-Podcasts Anne Bonny, die Piratin. Und meine Geschichte geht weiter. Abonniert sie jetzt in eurer Podcast-App oder der ARD-Audiothek. Auf manchen Plattformen könnt ihr Sterne vergeben und ich freue mich über so viele wie möglich. Mehr Hintergründe zu meiner Biografie findet ihr auf unserer Website. Der Link steht in der Beschreibung. Da seht ihr auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich und das Team erreichen könnt. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Frei für immer, eure Anne Bonny. Nebel heißt Leben rückwärts. Die SR2-Hörspielserie zum alltäglichen Wahnsinn geht in die zweite Staffel. Persönlich, gesellschaftlich und das ist auch gut so. Ich denke, da geht's um Erfahrungswelten. Ja, kein Wunder, wenn eine Generation Z heißt, da muss sie doch Angst haben, die Letzte zu sein. Nebel heißt Leben rückwärts. Der SR2-Hörspiel-Podcast mit 6 neuen Folgen in der ARD-Audiothek.